Einheit 9. Ferien und Urlaub. 1.3. Guten Tag, Frau Rode, wie geht's? Danke, prima. Ab morgen mache ich Urlaub. Aha, und wohin geht es? Wir fahren mit der ganzen Familie für 3 Wochen an die Ostsee. Hallo, Susanna. Warst du schon im Urlaub? Ja, ich war auf Sylt. Es war prima. Schau mal, Katja. Ist das etwas für unseren Sommerurlaub? Romantisches Heidelberg. Urlaub in der City. Ja, prima, Sven. Heidelberg und den Neckar will ich schon lange mal sehen. Hallo, Max. Du siehst ja super aus. Ja, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Und wo warst du? Im Allgäu. Wir waren wandern.